Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 11 bis 12. Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Alle anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt: Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Gott segne dieses Wort. Bedeutung der Gleichnisse. Hier im Markus-Evangelium erfahren wir mehr, was es denn nun mit den Gleichnissen auf sich hat, ja, beziehungsweise die Bedeutung der Gleichnisse. Und Jesus erzählt das Gleichnis hier vom Bauern, der die Saat ausstreut. Und die Jünger und die Leute, die Jesus Christus folgen, fragen ihn, warum, was diese Gleichnisse bedeuten. Warum spricht Jesus von Gleichnissen? Und zum einen erklärt er, ja, wie er hier sagt, dass eben auch Prophezeiung, also Prophezeiung aus dem Alten Testament, in und durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, erfüllt wird. Also, Prophezeiung wird erfüllt. Dann, wenn ihr also nochmal ins Matthäus-Evangelium geht, dann seht ihr zum Beispiel in der Bergpredigt und Matthäus Kapitel 5 und Kapitel 6, dass Jesus, wenn Jesus spricht, dass seine Sprache viel direkter ist. Also da sind keine Gleichnisse, so wie er hier spricht. Und ein Grund dessen ist, dass Jesus Christus sich ja auf dem Weg nach Jerusalem befindet, auf dem Weg zum Kreuz, um als Gott im Fleische für unsere Sünden zu sterben, für die Menschen, für Sünden aller Menschen zu sterben. Und je mehr er sich Jerusalem nähert und seine irdische Mission so dem Ende entgegengeht, umso je mehr spricht er in Gleichnissen. Und der Grund dafür ist, dass eben der Teufel, der Satan, eben leider zu der Zeit eben viele Herzen der Menschen gegen Christus erhärtet hat und das Böse in und durch andere Menschen, Jesus ist umgeben vom Bösen sozusagen, ja. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus die Parabeln, also die im Englischen Parables, im Deutschen Gleichnisse nutzt, um eben die Leute, die überhaupt noch erreichbar sind, dass ihre Herzen noch weich genug sind, zu ihm zu kommen, zu Christus, die Gleichnisse zu hören und zu verstehen. Und die Gleichnisse sind nicht alle einfach zu verstehen, aber doch, die meisten kann man ganz gut verstehen. Also lest mal durch, lasst euch nicht entmutigen, denn die Gleichnisse sind so: Jesus Christus nutzt immer Beispiele, ja, aus dem tagtäglichen Leben zu der Zeit, aber eben auch aus der Natur und in vielen anderen Wegen, Sachen, mit denen wir uns auch heute gut, die wir gut verstehen können. Und wir haben eben nur zwei, wir haben eigentlich nur eine Möglichkeit: entweder Christus anzunehmen oder Christus abzulehnen. Und ich bete natürlich, dass alle Christus annehmen und dass alle Menschen, die Gottes Wort lesen, Christus annehmen und dann zu ihm kommen durch diese Gleichnisse. Aber wie auch hier steht, ist es nun leider so auch, dass viele Menschen ihre Herzen erhärten gegen Jesus Christus. Und das ist so auch eben, dass die Prophezeiung erfüllt wird hier, wie Jesus Christus uns das auch sagt. Also, lest das mal durch, geht in Markus Kapitel 4 mal rein, startet mal gleich durch im Vers 1 und liest mal dieses wichtige Gleichnis vom Bauern, der die Saat ausstreute. Und die Saat ist natürlich Gottes Wort und der Bauer hier ist natürlich unser Jesus Christus. Aber lest das mal selber durch, die verschiedenen Reaktionen der Menschen, wie sie denn auf Gottes Wort reagieren. Darauf kommt es an. Das ist eine der Parabeln, ich möchte fast sogar sagen, eines der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Parabel überhaupt. Wir kennen natürlich die Parabel, das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Das ist sehr populär, sehr bekannt. Aber was nun unsere Beziehung zu Jesus Christus anbelangt, so ist dieses Gleichnis doch gleichauf wichtig, wenn nicht sogar mit das Allerwichtigste, dass wir dieses Gleichnis verstehen, denn es bezieht sich auf Gottes Wort. Und Jesus Christus erzählt uns also das Gleichnis vom Bauern, der die Saat ausstreut. Dann erklärt er den Sinn der Gleichnisse und dann auch die Deutung des Gleichnisses vom Bauern, der die Saat ausstreut. Ist alles da im Markus-Evangelium, 4. Kapitel. Lest mal durch, nehmt euch das zu Herzen und das hilft euch dann weiter die Bibel zu verstehen. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns die Bedeutung der Gleichnisse erklärt hast und uns hilfst zu verstehen, warum du in Gleichnissen sprichst und was es damit auf sich hat. Und wir beten, dass die Herzen aller Menschen zu dir kommen, dass wir als Rollgesünder zu dir kommen, dein Wort verstehen und die Gleichnisse zu Herzen nehmen und uns dir zuwenden. Und das beten wir, dass alle Menschen Gottes Wort empfangen und die gute Nachricht sich zu Herzen nehmen lassen. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir uns als Reugesünder dir unterordnen und dass du dann in und durch uns wirken kannst. Und dafür beten wir. Wir danken dir, Herr Jesus, in deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.